53 und die darf nicht den mehr hast. Mit seinen traurigen Blicken zieht sich die Girlies aus. Er schaut ihnen auf die Titten, glotzt ihn heimlich auf den Arsch. Oh, wie gern würde er sich zu sich bitten, doch Girlies verschmähen nass. Verschmähen die wie gammelndes Hass, wie gammelndes Hass. Johnny hat kaum noch Haare, dafür wächst sein Doppelkinn. Wo sind sie in die jungen Jahre, als er noch mittendrin, als er noch begehrt war, als er noch gebraucht. Alles war wunderbar, doch jetzt wird nur noch abgebaut. Johnny verlor seine Arbeit, er wurde dem Chef zu alt und überfällt ihn wieder mal die Traurigkeit. Wie Johnny in den Wald, hier singt er die alten Lieder, die Lieder seiner Zeit. Wie gerne hätte er sie wieder gegen die Einsamkeit. Einsamkeit im Alter, die Verlassenheit im Jetzt, vom Eher zum Konkursverwalter, von der Völlerei zum langen Rest, zum langen Johnny streichelt ihre Brüste, die so zart und weich. Lange her, dass er welche küsste, doch zu früher ist kein Vergleich. Als die jung und schmal, duftet gut und ist schön, doch alles fällt so schal. Denn Sex für Geld, der schmeckt uns schön. Schmeckt obszön, alles eigentlich obszön, ist einfach nur obszön, ist einfach nicht mehr schön.